sodass wir also diese Woche in Malki waren. Und die war ja wirklich voll von interessanten, anregenden und tollen Gesprächen und Treffen mit diesen Leuten, die ja extra alle aus ganz Kamtschatka zusammengekommen sind, um in Malki diese Sommerschule abzuhalten und sich über die itelmenische Sprache nicht nur zu unterhalten, sondern sie auch in gewisser Weise wieder aufleben zu lassen und zu pflegen und sich auch Gedanken zu machen darüber, wie manche Ausdrücke richtig heißen, wie etwas richtig gesagt wird. Denn Italienisch ist ja eine Sprache, die lange Zeit ziemlich vergessen war, weil sie ja nicht gesprochen werden durfte. Italienisch war so richtig verboten erst in der Sowjetzeit. Aber früher durch die Eroberung der Kamtschatka durch Russen, aber auch durch die Christianisierung, durch Epidemien, dann durch die Zwangsumsiedlungen wie in der Zarenzeit, aber auch in der Sowjetzeit. Und die jüngsten Ereignisse, das sind ja die Repressionen gewesen in den 30er Jahren. Sehr viele Menschen sind ja dadurch gestorben. Das ist ja durch Sterben und aber auch durch so richtiges Verbot der Sprache zu sprechen, ja. Und wie viele Menschen sprechen heutzutage Italienisch? Nur offiziell sagt man ungefähr 20 Menschen, aber in der Wirklichkeit sind es weniger, weil jetzt nach dem Zerfall der Sowjetunion sehr viele Menschen, die arbeitsfähig sind, sind Richtung Süden gegangen, in größeren Städten oder Orten. Und deshalb in den kleinen Orten bleiben nur die älteren Menschen und sie haben ja oft nicht die Möglichkeit zu sprechen in der Familie. Und auch gibt es ja Probleme mit den Lehrkräften. Zum Beispiel in Kavran gibt es ja eine Lehrerin, die unterrichtet, italienisch unterrichtet, aber zum Beispiel im Kindergarten haben sie keine Lehrerin, weil vor ein paar Jahren eine Erzieherin hat sich das Leben genommen. Das ist durch diese soziale und rechtliche Umstände.